الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحان من بيده ملكوت كل شيء، سبحان من بيده ملكوت السماوات والأرض. اللهم أنت ربنا وأنت رب المستضعفين. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا على شهواتنا، وانصرنا على أنفسنا. اللهم آمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، أنت أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم اجمعنا مع سيد الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم، في أعلى عليين، في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، تحت عرشك العظيم، حيث تفجر أنحار الجنة، يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث. اللهم برحمتك عمنا، اللهم نستغيث برحمتك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واشف مرضى المسلمين، وارحم اللهم مشايخنا، وارحم اللهم جميع المسلمين. اللهم آمين. Wir bitten Allah Ta'ala, ja Allah, mach uns zu deinen guten und rechtschaffenden Dienern und lass uns in dein Paradies eingehen und verwehre es uns nicht und lass uns und halte uns fern vom Nar, vom Feuer der Hölle. Allahumma Amin. Und vereine uns, O Allah, darum bitten wir dich, mit unserem Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam im höchsten Jannah, im Jannatul Firdaus, unter dem Thron des Rahman, dem gewaltigen Thron, wo die Flüsse des Paradieses entspringen. Amin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gestern haben wir unseren ersten Dars gemacht in dieser Reihe, wo wir über ein sehr wichtiges Thema der Aqida sprechen, über ein sehr wichtiges Thema von den Fragen des Kufr und Iman. Und heute wollen wir hier inshallah fortsetzen, im zweiten Dars, wobei ich wieder einige Dinge erwähnen will und wobei ich auch auf einige Fragen eingehen will, die mir gestellt wurden nach dem letzten Dars. Barakallahu fikum für das Stellen der Fragen. Viele Fragen hatten nicht mit dem Thema zu tun, auf die werde ich nicht eingehen, inshallah. Das wird inshallah wann anders passieren, aber jetzt nur auf die Fragen, beziehungsweise im Grunde war es nur eine Frage, die sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, zusammengefasst, wollen wir inshallah darauf eingehen. Das wird erfordern, dass ich einiges erwähne, das in der Schrift nicht vorkommt, in der arabischen Schrift. Das heißt, ich muss ein bisschen ausholen, wobei ich trotzdem die Frage nur oberflächlich behandeln werde. Und inshallah ist es kein Problem, inshallah, dass wir diese Zeit aufwenden. Weil wir wollen ja Zeit aufwenden, wir wollen ja die Dinge verstehen. Wir wollen nicht schnell eine Stunde nach der anderen fertig machen, sondern wir wollen ja dieses Thema verstehen. Und deswegen sollte es inshallah kein Problem sein. Als erstes ein Hinweis im letzten Dars, diese schriftliche Ausgabe, die hier hochgeladen wurde, das ist eine Ausgabe, die im Grunde für den Dars, für den Vortrag hochgeladen wurde, damit die Leute mitlesen können, ist aber noch in der Überarbeitung. Und ich glaube, das ist auch auf der Webseite niedergeschrieben und vermerkt. Also die Schrift kann man jetzt inshallah runterladen auf der Webseite Ansar Tawhid. Und ihr seht den Link oben im Paltok-Raum, inshallah. Und dort geht ihr auf meine Bücher und dann das Buch Nummer 8 ist dieses. Und dort steht auch, inshallah, sollte stehen, dass das derzeit überarbeitet wird. Und wir, solange wir eben Druckfehler und so weiter finden, dass wir die inshallah korrigieren. Und letztes Mal ist ein so ein Fehler aufgefallen, der ist inshallah korrigiert. Und zwar wurden da zwei Worte vertauscht und das hat dann zu einem Verständnisproblem geführt. Das ist natürlich nichts Abnormales. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Keiner von uns ist perfekt, keiner von uns ist vollkommen. Und darin ist auch nichts Schlechtes. Und wer den Tauhid verinnerlicht hat, der muss verstehen, dass in Wirklichkeit das gut ist. Dass wir Fehler machen, ist gut und ist in Ordnung. Weil Allah Ta'ala das auch so will. Wir müssen Fehler machen. Weil Allah macht keine Fehler. Wir unterscheiden uns von Allah. Die Geschöpfe können nicht so sein wie der Schöpfer. Allah Ta'ala macht überhaupt keine Fehler. Niemals. Und alles, was er macht, ist fi atammi hikma. Huwa ahkamul hakimin. Allah Ta'ala ist der Weiseste der Weisen. Das heißt, alles, was er macht, la yakulu shay'an illa bi hikma. Allah Ta'ala sagt nichts außer mit hikma. Und wir Menschen unterscheiden uns davon. Und wir machen Fehler. Und wir widersprechen uns. Der Widerspruch ist was Menschliches. Das kann schon passieren. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, na gut, ein Teil von dieser Vortragsreihe befasst sich ja mit den Widersprüchen von Jauda. Jetzt können wir sagen, er ist auch nur ein Mensch. Weil Menschen können ja Widersprüche machen. Aber das ist natürlich sehr unsinnig, denn wir können nicht sagen, dass jeder Mensch jetzt so viele Widersprüche machen kann, wie er will. Zum Beispiel, er sagt heute, die Christen sind auch im Jannah. Oder er sagt, die Christen sind auch Muslime. Oder jemand, der eine Kuh anbetet, ist auch ein Muslim. Morgen sagt er wieder, nein, kann doch kein Muslim sein. Übermorgen sagt er wieder, nein, kann doch. Am vierten Tag sagt er, na, wenn jemand eine Kuh anbetet, dann kann er Muslim sein. Aber wenn jemand einen Hund anbetet, kann er nicht Muslim sein. Ja, ne, wenn jemand sowas sagt, können wir dann sagen, naja, das sind Widersprüche und das sind Fehler, die sind menschlich. Diese Fehler, die führen dazu, dass er den Islam verlässt. Und mit diesen Fehlern kann er nicht Muslim sein. Das heißt, wir müssen schon schwer unterscheiden hier. Was sind das für Widersprüche? Was sind das für Fehler, die hier unterlaufen? Fehler sind menschlich. Die nächste Sache ist, wir müssen auch darauf achten, wie oft diese Widersprüche passieren. Und ob ein Mensch auch bereit ist, diese Fehler, die er macht, einzugestehen. Wenn ein Mensch einen Fehler macht, wenn er was falsch geschrieben hat, dann ändert er es einfach und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Alhamdulillah, khalas. Dann ist die Sache erledigt, so wie ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist menschlich und Alhamdulillah, dass ich Fehler mache. Das ist gut. Und das freut mich sehr. Und wenn ich Fehler mache, dann gedenke ich der Allmacht Allahs. Wenn ein Muwahhid einen Fehler macht, dann denkt er darüber nach, dass Allah Ta'ala keine Fehler macht. Und das steigert ihn sogar an Iman, inshallah. Nasallallahu an yazidana imanan. Allahumma amin. Und diese Widersprüche, die hier Jauda unterlaufen, sehr häufig, allein in dieser einen Risala und allein in einer einzigen Frage von dieser Risala. Ich konnte hier überhaupt nur eine einzige Frage von dieser ganzen Schrift behandeln, mehr ging gar nicht. Diese Widersprüche sind verstandesmäßige Widersprüche. Das heißt, er sagt einmal etwas und widerspricht sich dann total. Und dann wiederum total. Und das passiert dutzende Male. Und das wird in Schal auch gezeigt. Das heißt, hier soll man das nicht missverstehen. Und wenn sich so ein Widerspruch extrem häuft, selbst wenn er zum Beispiel nicht so schlimm ist, dass jetzt Kufr rauskommt oder so, und ein Mensch sich permanent widerspricht, selbst in einer Frage 20 Mal widerspricht und nicht bereit ist, das zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass man ihn nicht als einen großen Gelehrten bezeichnen kann. Und das kann in eine Dimension gehen, die schon lächerlich wird, wie das hier der Fall ist. So dass jeder Anfänger im Talabul Ilm sofort sehen kann, dass hier auf jeden Fall völlig unsinniges Zeug geredet wird. Und dafür braucht man nicht mal viel Wissen, da braucht man nur den bloßen Menschenverstand. Und wenn diese Fragen, in denen man sich dann unterscheidet, auch mit den gewaltigsten Fragen des Dien passieren, dann ist das erheblich und dann ist das umso schlimmer. Und dann kann man auch nicht entschuldigt sein. Es gibt halt dumme Fragen, wo man nicht entschuldigt sein kann. Und speziell, wenn jemand Wissen hat, es gibt Fragen, wo vielleicht der eine oder andere entschuldigt ist, der kein Wissen hat. Aber speziell, wenn jemand auch Wissen hat und die Ayat vom Koran kennt, er hat sie gelesen und versteht auch die arabische Sprache. Und wenn man ihm dann sagt, das ist nicht richtig, was du sagst, dann yujadilu bil batil, dann versucht er mit allen Mitteln den Batil, das Falsche, zu verteidigen, dann ist es noch viel schlimmer. Und dann steigert er sich noch mehr in seinem Kufr. Also wie ist das dann erst bei dieser Frage, wo es darum geht, wann der Kufr erlaubt ist und wann nicht. Und diese Widersprüche, ihr braucht nicht glauben, Geschwister, dass diese Widersprüche, dass das diese eine Frage ist, oder auch nicht, dass es die drei Fragen sind, die wir bis jetzt erwähnt haben, die Sache mit der Ru'ya von Allah Ta'ala, dass man Allah Ta'ala in der Akhira sehen kann, und die Sache mit dem Tawatur, das heißt, dass man Ahadith Mutawatira, yani Ahadith, die sicher vom Propheten a.s. stammen, im Konsens der Hadith-Gelehrten, dass man diese Hadithe einfach ableugnet und somit Kufr begeht. Oder die Sache, die hier beschrieben wird, die dritte Sache, die wir hier erwähnt haben, dass einer den Kufr erlaubt, außerhalb von der Ikrah-Situation und sogar zur Maslacha. Das sind nicht nur diese drei Dinge, sondern das, was wir hier besprechen, das ist ein Splitter von einem ganzen Kufr-Gebäude. Das ist ein Hochhaus des Kufr. Und das führte sogar so weit, dass andere Leute sich hingesetzt haben und die haben sich sogar die Arbeit angetan und haben ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das Buch könnt ihr auch runterladen. Es ist im arabischen Forum, also im Muslimforum, ist es im arabischen Teil hochgeladen von einem der Brüder dort. Und derjenige, der dieses Buch verfasst hat, der hat es genannt, also über Jauda, das Buch geht um Jauda, und heißt Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Das heißt Finsternisse getürmt übereinander. Und das kommt aus dem Koran. Allah Ta'ala erwähnt es im Koran, diese Aussage. Und das heißt eben Finsternisse, sozusagen eine über der anderen, getürmt, sodass du nichts mehr sehen kannst. Auka Zulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. Also dieser Mann hat das nicht zum Spaß so genannt, er hat das deswegen so genannt. Allah Ta'ala beschreibt hier in dieser Ayah, ihr kennt die Ayah inshallah auch, habt sie sicher schon mal gelesen, gehört. In dieser Ayah beschreibt Allah Ta'ala die Finsternis, beziehungsweise die überlagerten Finsternisse, die im tiefen Meer herrschen, wo du nichts mehr sehen kannst, nur noch Finsternis vorherrscht. Finsternis über Finsternis. Und deswegen hat er das so genannt. Und dieses Buch, das erreicht sogar über 200 Seiten, soweit ich mich jetzt erinnere. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es nur überflogen. Wer sich das antun will, der soll das tun. Ich muss schon sagen, dieser Mann hat wirklich Sabr gehabt, dass er sich hingesetzt hat und das alles über sich ergehen hat lassen, der sich diese ganzen Dinge durchgelesen hat. Was mich betrifft und was uns hier betrifft, Alhamdulillah, yani für uns ist die Sache erledigt. Ich werde nicht meine kostbare Zeit opfern, sicher nicht, jetzt mich mit Jauda und seinen Widersprüchen zu beschäftigen und den Jauda von einem von ein paar Millionen Rawafid. Aber es ging darum, dass einige Leute darum gebeten haben. Und das ist der Grund, warum das überhaupt gemacht wurde. Und eine der Fragen, die gestellt wurden, die hängt damit zusammen. Was ist überhaupt der Grund, dass dieser Person diese Aufmerksamkeit geschenkt wird? Warum werden diese Durus gemacht? Ich habe schon letztes Mal grundlegend ein bisschen was darüber gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen, damit das klar wird, damit hier nicht der Vorwurf im Raum steht, dass wir das aus irgendwelchen Gründen machen, aus irgendwelchen speziellen Gründen. Also erstens, ich habe das absichtlich lange nicht gemacht, ich habe mich absichtlich lange nicht mit dem beschäftigt, bis Leute intensiv darum gebeten haben aus verschiedenen Ländern. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, darüber zu reden, über diese Person. Des Weiteren, viele Leute, die kein Wissen haben und die das nicht unterscheiden können, denen wird das natürlich verkauft und denen kann man alles einreden, weil sie die Dinge nicht unterscheiden können. Und es wird ihnen dann erzählt, wenn man irgendwas sagt, nein, der lügt und der erzählt das und das stimmt gar nicht und irgendein Gelehrter hat auch was anderes gesagt und so wird der Deal verdreht und verdreht. Und damit diese Leute begreifen, dass sie den Kufr in diesen Situationen nicht machen dürfen und sie damit einer großen Gefahr ausgesetzt sind und sie dadurch im Konsens aller Gelehrten zu Kuffar werden, deswegen ist es schon erheblich, dass man darüber redet. Und diese Sache hat sich ja hier ausgebreitet. Das heißt, wenn jetzt jemand hier zu den Leuten rennt und ihnen sagt, ihr könnt den Kufr auch machen zu diesem Zweck und außerhalb der Ikrah-Situation und das ist sicherer Kufr, aber ihr könnt das schon machen, das ist erlaubt. Ja, dann fallen die Leute vielleicht auch in diesen Kufr, wenn sie das annehmen. Und dann werden sie zu Kuffar. Und das ist gefährlich. Und deswegen glaube ich, dass man sich nicht unbedingt darüber beschweren kann und dass sich die Leute nicht unbedingt darüber beschweren können, dass wir versuchen, einige Leute, die vielleicht dieser Gefahr ausgesetzt sind, vor diesem Kufr zu bewahren. Und wie gesagt, wenn wir was Richtiges sagen, dann nehmt es. Und wenn wir was Falsches sagen, dann nehmt es nicht. Wir alle, mit wir meine ich alle Brüder. Des Weiteren, die Person, um die es geht, hat ja einen Schüler hier, also Jauda hat ja hier einen Schüler, jetzt einen neuen, der sozusagen gestern noch bekannt war als jemand, der hier zum Tawhid aufruft. Und dadurch sind natürlich enorm viele Leute stark verwirrt worden. Oder viele Leute sind halt stark verwirrt worden. Und darauf muss man eigentlich auch eingehen. Unter normalen Umständen muss sich jemand hinsetzen jetzt heute unbedingt und über was ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Rafidi und ein paar Millionen anderen Rafidi. Es gibt keinen Unterschied. Natürlich in gewissen Gesichtspunkten. Es gibt verschiedene Gruppen. Die sind nicht alle gleich. Aber für mich und für uns alle ist die Sache hier völlig klar und völlig geklärt. Und wir werden uns kaum hinsetzen und es ist für uns jetzt nicht etwas, was extrem unsere Gemüter erregt, sondern man muss eher mit Ruhe herangehen an das. Und man muss sich klar sein, dass das eine Riesenbewegung ist. Schia, Rafida, das ist eine große Bewegung. Das sind Millionen. Wenn wir auf die Shubuhat von ihnen eingehen, dann geht es hier nicht um eine Einzelperson. Das ist eine Person von Millionen. Und deswegen, wenn es hier nicht einen gewissen Sinn gegeben hätte und eine gewisse Vorgeschichte, dann hätte hier sicher niemand darüber geredet. Wallahu a'lam. Und deswegen bitte ich, ein bisschen davon zurückzunehmen und zu sagen, und dass man nicht die ganze Zeit herum erzählt, solche Dinge wie, dass wir irgendeinen persönlichen Nutzen davon haben. Ich glaube, die Gründe sind klar und ich glaube, das sind Gründe, die islamisch sicher vertretbar sind und die sicher sehr wichtig sind. Und ich glaube, die Brüder und Schwestern können verstehen, dass es eine wichtige Sache ist, wenn hier jemand den Kufr erlaubt und viele andere Kufr-Aussagen tätigt und sie den Leuten schön malt. Aber eins ist auf jeden Fall richtig, wie gesagt, man darf das Ganze nicht überbewerten. Es gibt, wie gesagt, das ist eine große Bewegung, eine Strömung. Und es gibt auch andere solche Strömungen. Der Mubtadi'a und der Zanadiqa und Leute, Gruppen, die Kufr begangen haben. Die ganze islamische Geschichte ist davon voll. Und so gibt es Gruppen, die seit Jahrhunderten existieren und die Millionen zählen. Und die vielleicht sogar Staaten gehabt haben. Die kleine abgespaltete Staaten in der Geschichte der Muslime gemacht haben. Und diese Leute, die trainieren und studieren ihre Shubuhat und suchen danach ihre Zweifel und ihre Scheinbeweise, die suchen sie seit Jahrhunderten. Und sie haben auch ihre sogenannten Gelehrten, die das in Büchern aufschreiben. Das heißt, man muss hier eigentlich mit Ruhe daran gehen und man muss verstehen, dass das eine Frage ist, die inshallah Stück für Stück abgearbeitet wird. Und wir bitten Allah, dass er uns da dazu verhilft und dass er uns dazu verwendet, den Koran und die Sunna zu beschützen vor denjenigen, die sich daran vergreifen. Egal welche Gruppe das jetzt ist. Weil alle Gruppen vergreifen sich mehr oder weniger an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Und wenn Allah Ta'ala weiß, dass in den Herzen der Ibad zu einer gewissen Zeit Khair ist, dann wird er inshallah auch die Sunna, den Koran und die Sunna über die Bid'ah siegen lassen. Und wir bitten Allah Ta'ala, dass das jetzt eine Zeit ist, die gekommen ist und dass die Shubuhat Shubha für Shubha ausgemerzt werden. Amin. Und eine dieser Shubuhat, die wurde auch angesprochen und es wurde danach gefragt, mehrfach. Und das ist die Sache, dass man jetzt kommt und sagt, also die Leute von Jauda kommen und sagen zu uns, der Ikrah, den ihr meint, das heißt diese Zwangssituation, in der Kufr ja erlaubt ist, der ist ja bei den Gelehrten auch nicht genau definiert. Gibt's ja auch keine genaue Grenze. Das heißt, einige Gelehrte haben sich hier geringfügig unterschieden. Also was sagt ihr dazu? Ihr könnt ja das selber nicht genau festlegen. Also wann kann man jetzt Kufr begehen und wann nicht? Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und mit dieser Shubha werden wir uns inshallah heute vielleicht länger beschäftigen. Und das ist inshallah auch Khair und wird inshallah viel zum Verständnis dieser ganzen Sache beitragen. Inshallah gehe ich auf diese Shubha ein. Es ist aber nicht eigentlich das Ziel dieses Dars, sich jetzt extrem zu vertiefen in jeder Einzelheit. Das heißt, ich möchte hier nur eine Grundlage vermitteln. Grundlegend, was bedeutet diese Shubha und wie ist die Sache mit dem Ikrah? Wann haben die Gelehrten gesagt, ist es ausnahmsweise erlaubt, den Kufr zu begehen und man macht dann keinen Kufr, weil man eben gezwungen ist? Wie kommen sie dazu? Und was ist mit diesem Scheinbeweis bzw. mit diesem Scheinargument? Und so werden halt immer wieder Shubuhat aufgeworfen. Und das wird auch in Zukunft noch sein. Wallahu a'lam. Und das wird ja sicher bis Yawmul Qiyamah nie enden. Und wir werden inshallah diese Shubuhat Shubha für Shubha, bi'iznillah, auch beantworten. Möge Allah Ta'ala uns dazu verhelfen. Amin. Und diese Vorgehensweise, dass man immer Shubuhat bringt und dass man diese Sachen, die ja klar und deutlich sind und die im Konsens der Gelehrten vorherrschen, dass man sie unbedingt irgendwie außer Kraft setzen will und dann mit irgendwelchen Shubuhat kommt. Und wenn die eine beantwortet ist, kommt man mit der nächsten und sucht nach ihnen im Koran und in der Sunna, wo man sie finden kann. Das ist die Vorgehensweise der kranken Herzen. Und so kommen sie zum Beispiel mit einer Shubha wie dieser. Und diese Vorgehensweise ist absolut widerwärtig. Diese Vorgehensweise ist absolut widerwärtig. So wie diese Shubha ist absolut widerwärtig. Und das ist der Jidal bil Batil. Das ist, dass man sozusagen hier diskutiert und sozusagen kämpft, um den Batil zum Sieg zu führen. Weil zum Beispiel der eigene Scheich das gesagt hat und weil man jetzt sich nicht lossagen kann von dem und weil man ihn halt als einen großen Scheich ansieht und die extremen Widersprüche und den klaren Kufr einfach nicht von ihm wegreden kann, aber man versucht es irgendwie und sucht die Shubuhat. Man versucht es mit allen Mitteln, wobei jedem eigentlich von Anfang an klar ist, selbst jemand, der nicht Wissen hat, muss klar sein, der muss zumindest irgendwie empfinden, dass diese Dinge nicht der Wahrheit entsprechen. Und deswegen, wir haben diese Ayah erwähnt, diese Ayah von Surat al-Nahl, wer den Kufr nach seinem Iman begeht, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya. Wir wollen auf diese Ayah inshallah heute genauer eingehen. Die Bedeutung der Ayah haben wir gehört. Wir wissen jetzt, was das heißt. Wir wissen, was die Gelehrten im Konsens darüber gesagt haben. Und wir hören jetzt inshallah ein bisschen genauer im Detail, was haben die Gelehrten noch über diese Ayah gesagt. Zum Beispiel At-Tabari. At-Tabari ist Imam al-Mufassirin, rahimahullah. Der wird genannt Imam al-Mufassirin. At-Tabari ibn Jarir, At-Tabari, war ein großer Tafsir-Gelehrter und war im Grunde einer der frühesten Tafsir-Gelehrten überhaupt. Vor allem der Tafsir, den er geschrieben hat, das ist im Grunde der wichtigste und älteste Tafsir, den wir im Grunde haben. Und deswegen ist dieser Tafsir für uns sehr bedeutend, für Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Denn wir sagen ja, je älter der Din, desto besser. Das heißt, je älter diese Sache ist, je älter die Überlieferung, je älter der Qaul, desto besser. Weil das Alte ist in unserem Din besser. Desto näher zum Propheten, desto besser. Das ist die allgemeine Regel. Und deswegen, At-Tabari ist sehr nahe zu dieser Zeit. At-Tabari ist gestorben im Jahre 310 nach der Hijra. 310 nach der Hijra. Und inshallah erwähne ich noch einige Eigenheiten von At-Tabari. Das ist sehr wichtig und das wird uns inshallah in Zukunft auch helfen. At-Tabari hat einen Tafsir geschrieben, er ist natürlich auch ein Hadith-Gelehrter in dem Sinne. Was nicht unbedingt heißt, dass er so spezialisiert auf Hadith war, wie zum Beispiel Al-Bukhari und Muslim und At-Tirmidhi und so weiter. Die sich auf das Zusammensammeln, auf das Sammeln der Hadithe und Niederschreiben spezialisiert haben. Aber At-Tabari gilt ebenfalls als ein Gelehrter, ein Fachmann des Hadith. Er selbst hat deswegen eine Eigenheit in dem Tafsir. Und das ist, dass er den Tafsir immer von den Salaf mit dem Sanad überliefert. Das heißt, er überliefert die Aussagen, den Tafsir der Ayah, von den Salaf selbst. Und zwar mit dem Sanad. Also beziehungsweise vom Propheten a.s.w. oder von den Sahaba oder von den Tabi'in oder Atba'u Tabi'in. Er überliefert diese Dinge. Und sagt immer dazu, von wem das gekommen ist und von wem es der überliefert hat und von wem es der überliefert hat, in einer Kette, Überlieferungskette. Er erwähnt diese Überlieferungsketten. Heißt das jetzt, dass alle Überlieferungsketten, die bei At-Tabari erwähnt sind, alle sahih sind? Nein, das heißt das nicht. Heißt das, At-Tabari hat sich nicht ausgekannt und er wusste nicht, dass in Wirklichkeit diese Dinge gar nicht sahih sind? Nein, das heißt es auch nicht. Warum hat er diese Hadithe also reingebracht? Er wusste, dass viele der Ahadith, die er reinbringt, da'if sind. Er wusste, dass viele dieser Ahadith da'ifa sind. Das heißt, die sind schwach. Und das ist eine Grundregel der Gelehrten in der Hadithwissenschaft. Die Muhaddithun, Gelehrten des Hadith, haben eine Grundregel. Und die lautet, إِذَا سَاقَ السَّنَدْ Bari'at zimmatuhu. Wenn er den Sanad gebracht hat für die Überlieferung, dann ist sein Gewissen sauber. Dann ist sein Gewissen rein. Es sei denn, es gibt eine extrem krasse Verfehlung oder da wird zum Beispiel extremer Kufr von jemandem erwähnt, der einen Hadith erlogen hat, na dann ist es natürlich, die Verpflichtung des Hadith-Gelehrten, darauf hinzuweisen. Wer kann nicht irgendeinen erlogenen Hadith, wo extremer Kufr steht, den irgendein Feind des Islam erlogen hat, so wie das natürlich auch passiert ist, kann er nicht einfach weiter erzählen und nichts dazu sagen. Er muss natürlich die Leute davor warnen, sonst verbreitet er ja den Kufr. Und lässt die Leute auch noch glauben, dass das vom Propheten a.s.w. ist. Das heißt, so geht das nicht. Aber wenn der Hadith eine solche krasse Verfehlung nicht aufweist und nicht eine extrem starke Schwäche aufweist, so dass er sicher erlogen ist oder so, oder sicher Kufr darin, dann kann er den Hadith bringen, ohne selbst jetzt genau zu besprechen, sehe ich, also sieht er, der Hadith-Gelehrte, den jetzt als Sahih an oder nicht. Kann sein, dass er ihn als Da'if ansieht, aber er überlässt dir dein eigenes Urteil. Schau dir den Sanad an, schau dir die Überlieferungskette an und urteile darüber, ist der Hadith bei dir Sahih oder nicht. Denn es gibt Hadithe, es gibt Ahadith, die sind eine Frage des Ijtihad. Die Überlieferungskette ist dann nicht im Konsens richtig, sondern der eine Mujtahid, der sich anstrengt über den Hadith, kommt zu dem Schluss, dass dieser Hadith nicht richtig ist, und der andere kommt zu dem Schluss, dass er richtig ist. Das kann sein bei einigen Hadith. Aber natürlich nicht bei allen. Es gibt Dinge, die zweifelsohne vom Propheten a.s.w. stammen. Und das ist ja das Problem von Jauda, dass er nämlich solche Dinge ablehnt. Und dazu kommen wir auch noch zu sprechen, das will ich nicht so unerwähnt lassen. Nämlich auch in dieser Sache sind etliche Schubuhat aufgeworfen worden und schwirren überall im Raum herum, damit man ihn mit irgendwelchen Mitteln verteidigen kann. Wobei er diese festen Hadithe ablehnt. Dazu kommen wir auch noch am Rande, inshallah, in dieser Durus-Reihe. Das heißt, At-Tabari bringt hier und da einen Isnad, bringt sogar viele Asani. Die Realität ist, dass spezielle Tafsir-Gelehrten, und das aus einem Grund, den ich jetzt nicht näher erläutere, dass sie ein bisschen weiter ausholen und vielleicht auch hier und da Ahadith bringen, die da'ifer sind, wo das vielleicht ein Muhaddith in seinen Büchern nicht machen würde. Und die Gründe dafür, ich habe auch mal einen Dars darüber gehalten, der ist nie ins Internet gestellt worden, aber inshallah werden wir den Bismillah auch noch ins Internet stellen. Und ich weise nur darauf hin, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah hat ein Buch darüber geschrieben, eine Risala, die heißt Muqaddimatun fi Usul al-Tafasir. Das heißt, eine Einführung in die Grundlagen des Tafsir. Und da hat er sehr genau und sehr gut darüber gesprochen, warum hier und da ein Hadith im Tafsir gebracht wird, der bei den Hadith-Gelehrten als Da'if zählt. Also At-Tabari weiß natürlich in der Regel und hat die Ansicht, dass diese Hadith Da'ifer sind. Aber oft kann ein Hadith, der Da'if ist zum Beispiel, kann auch noch verwendet werden für einen anderen Zweck. Nämlich er kann zeigen, er kann herangezogen werden, um einen anderen Hadith zu stärken. Das kann unter Umständen sein. Das ist eine Frage der Hadith-Wissenschaften, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Auf jeden Fall, At-Tabari bringt jetzt einen Isnad, bringt eine Überlieferungskette und einen Hadith. Und der Hadith ist vielleicht Da'if, aber At-Tabari und alle anderen Gelehrten sind hiermit frei von der Verantwortung, weil sie haben dir gesagt, von wem sie es gehört haben. Und jetzt kannst du selber darüber urteilen. Natürlich, die Menschen heute können kaum darüber urteilen. Und das ist deswegen eine andere, eine völlig andere Welt. Und deswegen ist es ein großer Fehler, dass jemand, der vom Din die Grundlagen nicht gut gelernt hat, sich hinsetzt einfach und den Tafsir von Ibn Kathir in die Hand nimmt oder den Tafsir von At-Tabari und einfach drauf losliest und jeden Hadith, den er nimmt, als richtig ansieht und dann so beginnt, den Koran selber nach seinem Verständnis auszulegen. Das kann zu großen Komplikationen führen, beziehungsweise führt auch permanent zu großen Problemen. Und hier hat At-Tabari, rahimahullah, hat einige Ahadith angeführt. Und zwar über den Grund von dieser Ayah. Das heißt den Offenbarungsgrund. Das nennen die Gelehrten Sababun Nuzul. Der Grund der Offenbarung dieser Ayah. Diese Frage nach dem Grund der Offenbarung einer Ayah ist eine wichtige Frage im Tafsir. Und ist eine wichtige Frage im Din. Weil die Ayat natürlich zu einem großen Teil richtig und korrekt verstanden werden und im richtigen Licht verstanden werden, wenn man weiß, aus welchem Grund diese Ayah herabgekommen ist. Und deswegen ist dieses Thema, das ist ein eigenes Gebiet in der Tafsir-Wissenschaft, Sababun Nuzul, der Grund für die Offenbarung der Ayat. Und hier führt jetzt At-Tabari für den Sababun Nuzul, das heißt für den Grund für die Offenbarung dieser Ayat, 5 Überlieferungen an. 5 Überlieferungen, in denen er ein und dieselbe Geschichte erwähnt, nämlich, dass diese Ayah herabgesandt wurde wegen Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu. Ammar ibn Yasir, die Kuffar, haben ihn und seine Eltern gefoltert. Alayhim min Allahi ma yastahiqun. Sie haben, so wie, natürlich das bezieht sich auf Ammar, radiyallahu anhu, und seine Eltern und auf andere auch. Sie haben sie gefoltert, also auf den Kufr hinaus. Sie haben gesagt, Ukfur wie Muhammad. Mach den Kufr gegen Muhammad. Wal'iyadu billah. Möge Allah Ta'ala uns davor immer bewahren. Und möge Allah die Kuffar erniedrigen. Allahumma amin. Und so wird diese Geschichte erwähnt von At-Tabari und von allen Mufassirin in der Regel. Die könnt ihr lesen bei At-Tabari und Ibn Kathir und Al-Baghawi, Al-Qurtubi. Und so weiter und so fort, den bekannten Tafsir. Und diese Geschichte wird von mehreren Überlieferungen eben erwähnt. Das heißt, er bringt hier 5 Überlieferungen nur über die Geschichte von Ammar ibn Yasir. Und er sagt hier zum Beispiel in einer Überlieferung, An ibn Abbasin, radiallahu anhuma. Und in dieser Überlieferung kommt eben vor, also von der Geschichte von Ammar ibn Yasir, dass er dann, nachdem die Kuffar dies gemacht haben mit ihm, und ihr wisst ja, ne? Die Kuffar haben seine Mutter getötet und seinen Vater getötet. Und das sind die ersten der Shuhada, die ersten Märtyrer im Islam. Radiallahu anhum. Radiallahu anhuma. Und dann, nachdem dies passiert ist und man auch Ammar ibn Yasir radiallahu anhu zum Kufr gezwungen hat, hat er schließlich nachgegeben und hat den Kufr gesagt. Und hier geht jetzt die Überlieferung so weiter. فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ بِالَّذِي لَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالَّذِي قَالَ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى. Also er ist zurückgekommen zum Propheten a.s. und hat ihm erzählt, was passiert ist und was Quraysh mit ihm gemacht hat. Und was er gesagt hat, das heißt, was Ammar ibn Yasir gesagt hat, also den Kufr, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى, und Allah Ta'ala hat dann herabgesandt diese Ayah, مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِ, wer den Kufr nach dem Iman, also den Kufr gegen Allah, nach dem Iman begeht, außer demjenigen, der gezwungen wurde. Und hier ist eine interessante Sache. In dieser Überlieferung sagt, also bringt At-Tabari, hier steht drin, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عُجْرَهُ. Das heißt, und dann hat Allah Ta'ala seine Entschuldigung herabgesandt. Das heißt, Allah Ta'ala hat mit dieser Ayah Ammar ibn Yasir entschuldigt dafür, dass er den Kufr kaulan gesagt hat in dieser Situation. Also, dass er den Kufr gesagt hat in dieser Situation. Das ist wichtig, diese Sache. Hier steht, dass er den Uzr, so haben das die Sahaba überliefert. Das wird hier von Ibn Abbas überliefert. Und natürlich, ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, dazu komme ich noch zu sprechen, inshallah, weil das führt zu weit. Sind diese Überlieferungen jetzt korrekt oder sind sie nicht korrekt? Weil ich weiß schon jetzt natürlich, dass gewisse Leute das aufgreifen werden und dazu verwenden werden, ihren Sheikh Jauder wieder zum Muslim zu machen. Und wir werden dafür sorgen, inshallah, dass ihnen dies nicht gelingt. Amin. Und die nächste Überlieferung, eine weitere Überlieferung, die At-Tabari ebenfalls bringt von diesen fünf Überlieferungen, da sagt er zu ihm, da sagt der Prophet a.s. zu ihm, als Ammar ibn Yasir kommt, sagt, كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكْ, wie findest du dein Herz vor? قَالَ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ, er sagte, ruhig mit dem Iman. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ, und der Prophet a.s. sagte zu ihm, und wenn sie das nochmal machen, wenn sie nochmal das machen, dann mach du auch nochmal, was du gemacht hast. Das heißt, wenn sie nochmal dich foltern, wenn das nochmal passieren sollte, dann kannst du auch nochmal den Kufr sagen. Regt euch diese Sachen an. Das kommt auch nochmal genauso vor. فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ, wenn sie das nochmal machen, dann mach du das. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ibn Kathir, rahimahullah. Das ist natürlich sowieso klar, ich meine, darüber reden wir gar nicht, das brauche ich nicht bringen, dass diese Gelehrten sowieso alle im Konsens sagen über diese Eier, dass sie bedeutet, dass man nur im Ikra und nur in solchen Situationen den Kufr sagen darf und nicht außerhalb. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Da braucht man jetzt nicht zeigen, Ibn Kathir sagt das auch. Das ist eine Sache, die muss man nicht einzeln zeigen. Da muss man nicht jede gelehrten Aussage bringen. Jeder Mensch, der jemals mit einem linken Auge in den Tafsir reingeschaut hat, der weiß, dass keiner von den Gelehrten sowas sagt, was der Jauder sagt. Und Ibn Kathir sagt, وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَبْسَطَ مِنْ ذَلِكَ. Das heißt, Al-Bayhaqi, also Ibn Kathir sagt hier, bringt einige dieser Ahadith, einige dieser Riwayat und sagt, und Al-Bayhaqi, also ein Hadith-Gelehrter, hat diesen Hadith ein bisschen ausführlicher überliefert. Das heißt, er hat noch einige Details dazu erwähnt, die in den anderen Überlieferungen nicht erwähnt wurden. وَفِيهِ, وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ, وَفِيهِ أَنَّهُ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرِ وَأَنَّهُ قَالْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى سَبَبْتُكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرِ. Also in dieser Riwaya, in dieser Überlieferung heißt es, dass er den Propheten a.s. beschimpft hat, das heißt, hier wird die Art des Kufrs beschrieben, und dass er die Aliha von Quraysh, von den Mushrikin, also ihre Nebengötter sozusagen, ihre Angebeteten, sie haben ja nicht geglaubt, nicht, dass man versteht, dass sie geglaubt haben, dass die Welt mit erschaffen haben oder so, wie die Jahala glauben, sondern die wussten, dass nur Allah Ta'ala die Welt erschaffen hat und die ganze Dunya erschaffen hat und dass nur er den Rizq gibt. Aber sie dachten, sie beteten diese Leute an und glaubten, beteten diese Götzen an und glaubten, dass sie die Anbetung verdient haben. Das war der Schirk. Und dass der Prophet a.s. zu ihm gesagt hat, und dass er zum Propheten a.s. gesagt hat, O Gesandter Allahs, ich wurde nicht gelassen, so lange, bis ich dich beschimpft habe und bis ich ihre Aliha, ihre Angebeteten im Guten erwähnt habe. Er hat zu ihm gesagt, wie findest du dein Herz vor? Da hat er gesagt, mutmainnan bil iman. Erfüllt mit dem Iman, ruhig mit dem Iman. Und dann hat er nochmal gesagt, fa in adu fa'ud. Und wenn sie also zu dem zurückkehren, also wenn sie dich nochmal so foltern, dann mach's nochmal. Wortwörtlich übersetzt jetzt. Wa fi dhalika anzala Allahu ta'ala, und darüber hat Allahu ta'ala herabgesandt, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman. Also diese Ayah. Al-Baghawi, Al-Imam al-Baghawi, wir haben schon vorher gesagt, ist ebenfalls ein wichtiger Tafsir-Gelehrter, hat auch noch vor Ibn Kathir gelebt. Also Ibn Kathir ist verstorben im Jahre 774 nach der Hijra, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und Al-Baghawi ist verstorben im Jahre 516 nach der Hijra. Das heißt, der hat noch mehrere Jahrhunderte vor Ibn Kathir gelebt. Und Al-Baghawi zählt als Imam al-Sunnah, yulaqabu bi Imam al-Sunnah. Wird genannt Imam der Sunna in seiner Zeit. Al-Baghawi bringt folgende Überlieferung. Und zwar sagt er hier am Anfang, Qala Qatada. Das heißt, Qatada hat gesagt. Naja, Qatada, wenn er sowas sagt, hat er irgendeine Überlieferungskette gebracht? Nein, hat er nicht. Ich möchte darauf nur hinweisen, nicht, dass jetzt gleich die nächste Schubha kommt und sagt, Abu Hamza weiß nicht und will hier uns hier erzählen, dass ein Hadith, das ist eine Aussage, wo steht, Qala Qatada, es sagte Qatada, ohne irgendeinen Sanad, ohne irgendeine Überlieferungskette, das verwendet er für seinen Din. Weil das kommt sicher gleich, aber bevor es kommt, inshallah, erwähnen wir es hier. Das ist eine von zahlreichen Shubuhat, die auf jeden Fall zu erwarten sind. Auf jeden Fall, mit dem Wissen über diese Sache und mit dem Hinweis auf diese Sache, sage ich trotzdem die Überlieferung und was Al-Baghawi da drinnen sagt. Und zwar sagt er, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءك. Das heißt, der Prophet a.s. sagt zu Ammar ibn Yasir, als er zu ihm kommt, nachdem das passiert ist, er sagt, was ist passiert? Yani, sozusagen, was liegt zurück? Yani, was ist passiert? Er sagt zu ihm, Sharrun ya Rasulallah. Er sagt zu ihm, was Übles ya Rasulallah. Niltu minka wa zakartu alihatahum. Also ich übersetze es jetzt mal in der Mana, ist jetzt nicht so in der Bedeutung. Das heißt, ich habe eben dich, wie wir in der anderen Riwaya gesehen haben, ich habe dich beschimpft und habe deine Ehre beschmutzt sozusagen und habe ihre Aliha erwähnt, ihre angebetet. Das heißt, ich habe sie im Guten erwähnt. قَالَ كَيْفَ وَجَدْتَ قَلْبَكَ قَالَ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَقَالَ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت فنزلت هذه الآية. Selbe Geschichte. Und was hier eben jetzt wichtig ist, ich habe diese Riwayat ausgesucht für einen gewissen Zweck. Das, was vorher in den anderen Riwayat wichtig war, habe ich vorher erwähnt, darauf kommen wir auch noch zurück. Und hier ist wichtig, dass er sagt, was ist mit dir passiert? Ammar ibn Yasir sagt, Sharrun ya Rasulallah. Etwas Übles ist passiert. Was das heißt und was wir daraus entnehmen, dazu komme ich gleich. Ich glaube, jetzt ist gleich Azan. So. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Wir haben gesprochen über die Überlieferungen, die Mufassirun, die Tafsir-Gelehrten, als Grund, als Offenbarungsgrund für diese Ayah anführen in Surat al-Nahl. Und dabei haben wir jetzt gesprochen über die Geschichte von Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu. Und subhanallah, diese Sahaba und solche Leute wie Ammar ibn Yasir, wenn wir das bedenken, was sie für den Din gelitten haben und ihn alhamdulillah zu uns überliefert haben. Und das ist alhamdulillah unser Din, zu dem wir uns bekennen. Und das ist der Din, in dem wir die Sahaba sehr wertschätzen. Mir fällt zum Beispiel ein, diese Überlieferung vom Propheten a.s., die Al-Bukhari überliefert im Kitab al-Iman von Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dass er sagt, Ayatul Imani Hubbul Ansar, wa Ayatul Nifaqi Bughdul Ansar. Und Al-Bukhari nennt das Bab auch so, das heißt, er nennt das Kapitel auch so. Ayatul Imani Hubbul Ansar. Das heißt, ein Zeichen des Iman ist die Liebe zu den Ansar, Das heißt, diese Gruppe von den Sahaba. Und ein Zeichen des Nifaq ist, dass man die Ansar hasst. Damit wollte Al-Bukhari eben zeigen, dass diese Mahabba, die Liebe, ein Teil des Iman ist. Und das ist zum Beispiel Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, der hier, yani was wir hier gehört haben, yani subhanallah, nas'alullah an yajma'ana jami'an fil jannah, amin, wa an yaj'alana nalqahu insha'allah, amin. Inshallah, wenn sich die Geschwister vorstellen, yani, wie das wäre, wenn man Ammar ibn Yasir yani im Jannah Assalamu alaikum sagen kann. Und wie das wäre, wenn man mit ihm sitzen kann und sagen Assalamu alaikum ya Ammar. Und dann setzt man sich mit ihm hin und redet mit ihm. Subhanallah. Wir bitten Allah Ta'ala, dass er uns mit all diesen Sahaba vereint. Und dass er unsere Liebe zu ihnen vermehrt. Und dass er uns auf diesen Dien festigt, in dem die Liebe zu den Sahaba ein essentieller Punkt ist. Und dass er uns von dem Dien fernhält, in dem diese Liebe zu den Sahaba das ist, was ihr ja wisst. Amin. Und damit machen wir weiter, inshallah. Wir haben als letztes diese Überlieferung gebracht, die Al-Barawi erwähnt, in der er eben sagt, wenn sie wieder zurückkehren zur Folter und so weiter, wal-iyadu billah, dann kehre auch zurück, dann ist es dir ebenfalls wieder erlaubt, den Kufr auszusprechen und das zu tun, was du vorher getan hast. Es ist also klar ersichtlich aus diesen Überlieferungen, was der Grund für die Offenbarung dieser Ayah war. Und was hier gemeint ist mit dieser Ayah. Folgende Dinge sind aus diesen Überlieferungen ersichtlich. Wir versuchen jetzt zu verstehen, was wir daraus entnehmen können. Erstens, dass die Sahaba klar wussten, dass es ihnen keinesfalls erlaubt ist, den Kufr auszusprechen. Und das ist für einen Muslim eine Selbstverständlichkeit. Also das ist klar, das geht aus der ganzen Geschichte hervor. Die Sahaba, ihnen war völlig klar vor dieser Begebenheit, dass sie den Kufr überhaupt nicht sagen dürfen. Und das muss ja für einen Muslim selbstverständlich sein. Ich meine, ist unser Dien? Unser Dien bedeutet ja der Islam. Unser Dien ist ja nicht der Kufr. Wenn ich den Kufr überall reden kann, wie ich will, dann ist das der Dien des Kufr, aber nicht der Dien des Islam. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für einen Muslim. Aber aus diesen Überlieferungen kannst du klar entnehmen, dass die Sahaba sicher waren, dass es ihnen keinesfalls erlaubt ist, den Kufr zu sprechen. Und das kannst du auch klar verstehen aus der Ayah, die danach kommt. Also danach, nach dieser Ayah in Surah An-Nahl, erwähnt ja Allah Ta'ala, er sagt, ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Das ist deswegen, also auf ihnen lastet der Zorn Allahs und für sie ist eine gewaltige Strafe bestimmt. Warum? Warum sind sie Kuffar, wenn sie das machen außerhalb der Ikrah-Situation? Warum? Das, Allah Ta'ala sagt, das ist deshalb, weil sie das Leben der Dunya mehr geliebt haben als das Leben der Akhira und es ihm vorgezogen haben. Und weil Allah Ta'ala das Volk der Kafirin nicht rechtleitet. Er rechtleitet sie nicht zum Iman. Er verhilft ihnen nicht dazu. Er lässt sie nicht. Er lässt sie nicht den Iman durchführen. Was ist der Iman? Dass du den Iman auch sagst. Und dass du den Iman tust. Und dass du nicht den Kufr tust. Und dass du nicht den Kufr sagst. Zu diesem Iman leitet Allah Ta'ala sie nicht recht, die Kafirin. Und so kommt es, dass der Kafir sich hinstellt und den Kufr einfach ausspricht, wobei er nicht in einer Situation ist, wo Allah Ta'ala ihn dafür entschuldigt. Warum? Was ist der Grund also? Wenn er sowas spricht wegen irgendeinem anderen Grund, dann ist es die Liebe zu diesem Grund, den er vorgezogen hat, dem Iman. Allah Ta'ala sagt also klar, egal was du machst, wenn du aus irgendeinem Grund den Kufr machst, außer in dem, wo ich es entschuldigt habe, sagt Allah Ta'ala, dann ist dieser Grund, das ist der Grund für deinen Kufr. Weil du nämlich diese Sache mehr liebst. Stell dir vor zum Beispiel, einer macht jetzt für 100 Euro Kufr. Dann hat er diese 100 Euro mehr geliebt als den Iman. Und das sagt Allah Ta'ala ganz klar in der Ayah. Das heißt, Allah Ta'ala sagt ganz klar, das ist unser Dien. Der Dien ist, dass du den Kufr nicht aussprichst und dass du ihn nicht tust. Das ist der Grundsatz. Und wer das tut, der ist grundsätzlich ein Kafir. Und es ist in der Regel so, der Grundsatz ist, dass er das Diesseits dem Jenseits vorzieht und die Dunya der Akhira vorzieht und sie mehr liebt. Und diesen Kufr, den er macht, also für der Grund, weswegen er den Kufr macht, den liebt er mehr als den Iman. Und deswegen hat er ihn auch vorgezogen. Das ist ganz klar, was Allah Ta'ala hier sagt. Wir bitten Allah Ta'ala, dass er uns auf den Iman festigt. Allahumma amin. Also Allah Ta'ala sagt hier nicht, jemand, der aus irgendeinem Grund den Kufr macht, der kann auch entschuldigt sein. Ist egal. Kann auch Muslim sein. La ba's. Sondern genau deshalb sagt Allah Ta'ala, egal ob er das macht, oder genau weil er es aus diesem Grund macht, genau deshalb ist er ein Kafir. Weil er nämlich diesen Grund mehr liebt als den Iman. Und das ist aus diesen Überlieferungen auch klar ersichtlich. Zweitens, was wir noch aus diesen Überlieferungen verstehen können. Und dass die Leute, weil sie nämlich das verstanden haben, sogar meinten, dass Ammar ibn Yasir Kufr begangen hat. Und das ist jetzt eine Riwayat, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Es wird in einer Riwayat erwähnt, dass sie gesagt haben, dass die Leute gekommen sind zum Propheten a.s.w. und zu ihm gesagt haben, also er hat gesagt, was ist los? Und sie sagten, Kafara, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir hat den Kufr begangen. Und er sagte, der Prophet a.s.w. sagte, Kalla, nein, keinesfalls. Sondern ist es vielmehr so, dass Ammar ibn Yasir vom Kopf bis zum Fuß mit dem Iman erfüllt ist. Vom Kopf bis Fuß mit dem Iman durchdrängt. Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu. Das heißt, die Leute dachten, dass das Kufr ist. Und die Leute dachten, dass er dadurch den Kufr begangen hat und dass er, kann sein, dass der eine oder andere sich gedacht hat, er ist nicht entschuldigt. Weil diese Eier, sie konnten es ja auch nicht genau wissen, sie mussten ja erstmal herausfinden, sie mussten ja erstmal, wenn überhaupt, fragen diesbezüglich. Und wie aus den Überlieferungen hervorgeht, ist diese Eier ja aus diesen Gründen herabgesandt worden. Das heißt, und deswegen habe ich diese eine Eier angeführt, diese eine Überlieferung, wo in der gesagt wird, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عُزْرَهُ. Und dann hat Allah Ta'ala die Entschuldigung von Ammar ibn Yasir herabgesandt. Wenn er vorher schon entschuldigt war und das eh jeder wusste, dann hätte er das nicht gesagt hier. Und das ist hier der Kalam vom Sahabi. Allahu A'lam. Und so wird das natürlich von vielen Sahaba und von vielen der Salaf überliefert. Und das könnt ihr alles in den Tafsir auch nachlesen. Und genau deswegen siehst du auch in der Riwaya, dass er selber glaubte, dass ihm großes Übel widerfahren ist mit dieser Sache. Er meinte damit nicht in erster Linie Übel in der Dunya, weil das ist klar ersichtlich aus der Überlieferung. Weil er kam ja zurück zum Propheten a.s. und der Prophet sagt zu ihm, was ist los, was ist passiert? Und er sagt zu ihm, etwas Übles, ja Rasulallah. Und dann klärt ihn der Prophet a.s. auf und besänftigt ihn. وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ يعني wischt ihm die Tränen weg, radiallahu anhu. Sallallahu alaihi wa sallam, ala Nabi alaihi salatu wassalam. Das, um Ammar ibn Yasir zu besänftigen, weil Ammar ibn Yasir natürlich etwas, yani aus seiner Sicht, das sehr Übles getan hat. Und er Angst gehabt hat. Und dann hat ihm der Prophet alaihi salatu wassalam sogar gesagt, فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ. Und wenn sie dazu zurückkehren, dann kehr du auch zu deiner Tat zurück. Also ganz deutlich diese Sache. Weiters, dritter Punkt, den wir verstehen, dass er eben diese Aussage, فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ, wenn sie also zu dem zurückkehren, dann kehr du auch dazu zurück. Also, wenn sie, nicht wann du willst, nicht geh nach Hause und mach den Kufr, nicht geh nach Hause und mach für 100 Euro den Kufr oder für 100 Dirham, auch nicht für 50, auch nicht um den Dien zu beschützen und um den Dien zu stärken und um Dawah zu machen. Er hat ihm nicht gesagt, du darfst Kufr machen für die Dawah, sondern er hat ihm gesagt, wenn sie nochmal dies mit dir machen, das wird sogar in einer Riwaya klar erwähnt, wenn sie nochmal diese Sache mit dir machen, dann kehr zurück. Und in einer Riwaya, dann kehr zurück zu dem, was du gesagt hast. Also nochmal diese Sache. Und hier ist also klar ersichtlich, was ist der Grund für die Entschuldigung hier im Kufr? Und was ist der Grund, dass du die Erlaubnis hier hast, den Kufr zu reden? Was ist der Grund? Der Grund sind 100 Euro? Der Grund ist, dass du Dawa machen willst? Willst du einen Kafir zum Diener aufrufen und sagst, ich bin auch ein Kafir, so wie du. Ich bin auch ein Nasrani. Und so weiter. Oder ist der Grund das, was hier erwähnt wurde, in diesen ganzen Tafsir, in diesen ganzen Überlieferungen, von all diesen Salaf, ist das der Grund? Oder das, was Jauder meint? Ist eindeutig ersichtlich der Grund für die Erlaubnis. Deswegen hat er zu ihm gesagt, wenn sie zu dieser Sache zurückkehren, dann kehr du auch zurück zu dem, was du gesagt hast. Und jetzt kann es sein, dass einige Gelehrte natürlich kommen und sich hier überlegen und sagen, na, hat der Prophet a.s. hier gemeint, wenn sie genau zu dem zurückkehren oder wenn sie zu einer vergleichbaren Sache zurückkehren? Das heißt, hat das vielleicht, ist das in der Bedeutung, فَإِنْ عَادُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَعُدْ لِمِثْلِ ذَلِكَ. Das heißt, wenn sie zurückkehren zu so einer Aussage, zu so einer Tat, zu was Ähnlichem, zu einer derartigen Tat, dann kannst du auch zurückkehren zu einer derartigen Aussage. Und deswegen kann es sein, dass hier die Gelehrten sich geringfügig unterscheiden. Dass nämlich der eine sagt, dieser Schaden ist vergleichbar mit dem, was da erwähnt wurde in diesen Überlieferungen. Und der andere sagt, das ist nicht damit vergleichbar. Zum Beispiel, das ist nicht so weit hergeholt. Wenn die sagen, Ukfur, mach den Kufur Ukfur wie Muhammad, oder wir schneiden dir deine beiden Beine ab. Ich meine, das ist nicht weit hergeholt, dass das auch damit gemeint sein kann und dass das auch mit dem Wort Ikrah gemeint sein kann und dass der Prophet a.s. auch diese Sachen gemeint hat. Damit ihr das versteht, warum es hier geringfügige Unterschiede geben kann. Und dazu werde ich noch ein bisschen genauer kommen. Also ein bisschen genauer, als wir jetzt gesagt haben, aber noch mehr im Detail gehe ich darauf nicht ein, weil wie gesagt, wir haben an sich, ist das gar nicht im Schriftstück und es war nicht ursprünglich geplant, jetzt auf jede Schubha von vornherein einzugehen. Auf gewisse Dinge wird man warten müssen und dann darauf reagieren. Also welcher Gelehrte ist gekommen? Von diesen ganzen Tafsir-Gelehrten und von allen Gelehrten in diesen 1400 Jahren und von den Muhaddisin und von den immer der Mazahib, der Rechtsschulen und so weiter und so weiter. Wer von denen ist gekommen und hat aus dieser Eier verstanden, wenn du bei deinem Vater Da'wa machen willst, dann darfst du offenen Kufr reden. Wer hat das verstanden? Oder wenn du 100 Euro bekommen kannst, dann rede den Kufr und dann geh und spende diese 100 Euro für die Da'wa. Welcher Gelehrte hat das aus dieser Eier verstanden? Und wie weit muss ein Mensch sein, wenn du ihm das aufzeigst, dass er jetzt zu dir kommt und sagt, um sich zu verteidigen und um seinen Dien zu verteidigen, seinen neuen, wie weit muss ein Mensch sein, dass er dir jetzt sagt, na, eure Gelehrten sagen doch auch, diese Sunni-Gelehrten, die sagen ja auch, dass der Ikrah nicht eindeutig definiert ist. Deswegen können wir auch sagen, dass der Kufr für die Dawa erlaubt ist. Wenn also jetzt jemand kommt mit solch einer Aussage, dann kannst du ihm mit dem begegnen, mal ganz allgemein gesagt. Das ist eine allgemeine Erklärung dieser Schubha, damit ihr ungefähr seht, in welche Dimensionen das geht, was hier aufgeworfen wird und wie man hier versucht, den Kufr zu rechtfertigen und zu erlauben in den diversesten Situationen. Des Weiteren, es kann nicht sein, und es wird auch so sein, dass man jetzt mit vielen Schubuhat kommt. Man lässt das nicht so. Kommt jemand zu dir und sagt zu dir, Bruder, und es kann sogar gut sein, dass er dich als einen Kafir ansieht. Aber er sagt zu dir, Bruder, weil er darf ja den Kufr sagen. Und Lügen darf er sowieso erst recht. Weil wenn mal der Kufr erlaubt ist, dann ist das Lügen erst recht erlaubt. Weil der Kufr ist die größte Sünde. Und das Lügen ist nicht die größte Sünde. Das heißt, wenn der Kufr erlaubt ist, wenn es einmal so weit kommt, dass das für die Dauer erlaubt ist, na, dann ist das Lügen eine Kleinigkeit. Und deswegen natürlich, es kann jemand sagen, zu dir sagen, Bruder, dann, ja, wenn du diese Person genauer kennst, dann solltest du spätestens da wissen, dass du aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sein Bruder bist. Der wird dann mit Schubuhat kommen und wird versuchen, dir jetzt zu sagen, das ist ja gar nicht so. Und schau, was der da gesagt hat in dem Dars, das ist alles Jahl, das ist alles Unwissenheit. Und ich kann das jetzt erklären. Genau so ist es natürlich auch schon vorher passiert bei der Geschichte mit der Lossagung, bei der Geschichte über den Tawatur, bei der Geschichte über die Ru'ya, also über die Sichtung, dass man Allah Ta'ala sehen kann in der Akhira, und über die Geschichte mit dem Tawatur, mit der Sunna. Genau so ist es passiert. Man kommt dann mit etlichen Shubuhat und sagt, ja, weißt du, der Gelehrte von ihnen hat das ja auch gar nicht gesagt. Und das haben die ja auch gar nicht so gesagt. Und so weiter, und so weiter. Und das sind alles Shubuhat, min awwalihi ila akhirihi, die alle schon widerlegt sind. Und die wir inshallah auch noch alle weiter widerlegen werden. Und die Brüder hier sind Zeugen darüber, dass in dieser, selbst, dass es sogar so weit gekommen ist, dass ich in dieser damaligen Lossagung einige Dinge geschrieben habe, einige Shubuhat schon beseitigt habe und besprochen habe, über die Ru'ya und über den Tawatur, die später gebracht wurden. Nur ich habe sie dann wieder rausgenommen auf Empfehlung einiger Brüder. Weil ich wusste schon, dass die Leute mit dem kommen werden. Und genauso ist es hier, und deswegen erwähne ich es jetzt gleich im Vorhinein, einige Dinge. Das heißt, es wird dann vielleicht einer zu euch kommen und sagen, wisst ihr, viele dieser Riwayat, die da oben erwähnt wurden in den Tafsir, die haben dieses oder jenes Problem in der Überlieferung. Also wie wir schon vorher gesagt haben, yani die Tafsir-Gelehrten, und zum Beispiel At-Tabari im Speziellen und andere, haben in der Regel auch Riwayat gebracht, Überlieferungen, die da'if waren, oder wo hier und da ein Makel im Sanad war und so weiter. Das heißt, jetzt kann ja jemand kommen und sagen, naja, diese Riwayat, die sind ja gar nicht so vertrauenswürdig. Wir sagen, dazu gleich im Vorhinein, und das ist alles nur oberflächlich. Man kann das natürlich viel genauer ausfeilen. Und inshallah, jemand, der einen Verstand hat und jemand, der noch ein bisschen Iman im Herzen hat, der müsste eigentlich, egal wie viel Wissen er hat, müsste spätestens jetzt begreifen, und er müsste irgendwie wahrnehmen, dass hier irgendetwas faul ist, wenn jemand mit solchen Sachen kommt. Und es müsste ihm die Wahrheit klar erkennbar sein. Auch wenn er nicht alles deutlich zurückweisen kann an Shubuhat. Und nicht jede Kleinigkeit genau erkennen kann. Also, wenn jemand so kommt, dann sage ich ihm darauf, erstens, trotzdem gibt es einen Konsens der ganzen Tafsir-Gelehrten, dass diese Geschichte eindeutig die Bedeutung der Eier wiedergibt. Die Geschichte von Ammar ibn Yasir. Mal angenommen, es wäre wirklich ein Makel drinnen. Aber die Gelehrten des Tafsir, die ganzen Gelehrten und alle Gelehrten haben nie was anderes gesagt. Und keiner hat gesagt, ist unmöglich, diese Geschichte muss erlogen sein, weil das kann nie sein. Sondern sie haben alle gesagt, nein, die Geschichte, das ist der Tafsir zu dieser Ayah. Das heißt, die ganzen Gelehrten sind sich dieser Sache einig. Also was ist das für ein Din, der diesen ganzen gelehrten Meinungen widerspricht? Und wo die Tafsir-Gelehrten, die Gelehrten der Auslegung des Koran, alle insgesamt sagen, diese Riwayat, das ist eine Auslegung für diese Ayah. Und das stellt den Grund dar. Zweitens, diese Ayah, diese Ahadith, das war das, was ich vorher gesagt habe, war ganz abgesehen davon, ob diese Ahadith jetzt wirklich stark oder schwach wären. Nur zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu euch kommt und diese Riwayat aufwirft, von Al-Barawi, die ich vorher gebracht habe, wo er sagt, Qala Qatada, und dann bringt er das, ohne jetzt vielleicht den Sanad aufzuführen, das heißt nicht, dass das jetzt sicher da'if ist, nur weil er den Sanad nicht erwähnt hat. Zum Beispiel, wenn du diesen Hadith suchst, der ist natürlich, diese Hadithe sind in den Hadithbüchern überliefert. Wenn du diesen Hadith suchst, wo wirst du ihn zum Beispiel finden? Diese Riwayah, die ich dort gebracht habe, die wirst du zum Beispiel bei Al-Hakim, Al-Naisaburi, im Mustadrak ala Sahihain finden. Das ist ein Hadithbuch. Und dieses Hadithbuch ist auch bekannt. Wenn ich das sage, dann wird natürlich sofort die nächste Schuba kommen. Weil Al-Hakim, ja, der gilt bei den Hadithgelehrten als Mutasahilun fil Hadith. Das heißt, ist schon schnell passiert, dass Al-Hakim mal einen Hadith für Sahih erklärt hat, wobei er nicht Sahih war. Und das hat auch einen Grund, den die Gelehrten besprechen. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani hat das besprochen und so weiter. Ist nicht unser Thema jetzt hier. Deswegen, es hat andere Hadith-Gelehrte gegeben, die dieses Werk durchgearbeitet haben. Und da, vor allem hier, also es hat einen Gelehrten gegeben, der dieses Werk durchgearbeitet hat, das war Al-Zahabi. Al-Hafidh al-Zahabi hat im Talchis diese ganzen Hadith nochmal aufgerollt und ihre Überlieferungsketten. Weil Al-Hakim und Naisaburi, der sagt zum Beispiel in seinem Buch, der führt nämlich genau diesen Hadith an. Und sagt dann, ala shartil Bukhari wa Muslimin, walam yukhrija. Dieser Hadith ist nach den Bedingungen von Bukhari und Muslim, aber sie haben ihn nicht angeführt. Deswegen, es ist wichtig hier, es ist erheblich, ist gut, wenn man sich die Anmerkung von Az-Zahabi anschaut, weil der hat das nochmal alles überprüft und es kommt oft vor, dass Az-Zahabi sagt, nein, das stimmt nicht. Da ist ein Fehler unterlaufen. Hier sagt jetzt Az-Zahabi, ala shartil Bukhari wa Muslim. Az-Zahabi sagt also, das ist richtig, dieser Hadith ist ala shartil Bukhari wa Muslim. Das ist also nur ein Beispiel. Wenn jemand hier mit in den Tafsir so direkt reinblickt, dann sagt er vielleicht, ja, qala Qatada, was ist das? Das ist ein Hadith, das ist ja nicht, der ist muallaq und der ist überhaupt nicht und der ist munqati', der ist unterbrochen und der ist vorne und hinten, ja, ist da fehlt der Sanad und was weiß ich was. Aber genau diese Riwayat, die findest du in den Hadith-Büchern. Das heißt nicht unbedingt, nur weil du das dort findest und dort keinen Sanad findest oder du vielleicht dort eine schwache Überlieferungskette findest, heißt das nicht, dass es woanders nicht stark sein kann. Und von den 5 Überlieferungen, die At-Tabari bringt, heißt das nicht, dass jede falsch sein muss, wenn die eine oder andere einen Makel im Sanad aufweist. Das heißt, ganz so einfach ist es nicht, wie man sich das tut. Und drittens, wenn jemand mit so einer Sache kommt, sagen wir ebenfalls, dass diese Sache von den Salaf so überliefert wurde, das heißt, dass sie das sagen und dass die Tabi'in das von ihnen weiter überliefert hat, als Offenbarungsgrund für die Eier, das ist eine Tatsache. Das kannst du nicht wegleugnen. Da kannst du dich noch so anstrengen. Dass die Gelehrten seit der Frühzeit des Islam, seit den Salaf, den Sahaba und den Tabi'in und Atba'ut Tabi'in und den Gelehrten der Mazahib und den Gelehrten aller Muhaddisin und so weiter und den Gelehrten der Tafasir, dass all diese Gelehrte diese Geschichte überliefern und den Inhalt, die Bedeutung als eine korrekte Auslegung für diese Eier befinden und sie auch damit auslegen, das kannst du nicht wegleugnen. Nur weil du in irgendeinem Hadith etwas gefunden hast, in einem Sanad, was dir nicht gepasst hat. Das heißt, auch das ist nicht so einfach, wie es manche gerne hätten. Aber wenn jemand sowieso schon nicht ernst nimmt, was die Sahaba überhaupt sagen, oder wenn jemand sagt, diese ganzen Bücher sind sowieso zu einem großen Teil erlogen, und wenn jemand sagt, es sind sogar Hadith erlogen, die vielleicht von 20 Ketten allein schon in Bukhari und Muslim kommen, die unzweifelhaft sind unter den Gelehrten der Hadith-Wissenschaften und die vielleicht, die von etlichen Sahaba überliefert werden, vielleicht 20 Sahaba, und darauf werden wir noch weiter eingehen, inshallah, und die vielleicht von 75 Asanid, wie einige Gelehrte gesagt haben, überliefert werden. Na, wenn ich sowas mal abgelehnt habe, ohne mit der Wimper zu zucken, naja, dann wird das hier nur ein müdes Lächeln abverlangen und schon ist der Hadith makzub und maudu' und mal'un, verflucht und erlogen und falsch. Und das ist das Problem mit dieser Geschichte mit der Sunna. Und ich glaube, dass die meisten, vielleicht die überwiegende Mehrheit der Leute, die diese Lossagung gelesen haben, die haben überhaupt nicht die Tragweite dieses Kufr verstanden. Das ist ein Angriff auf das Fundament dieses Din. Und das ist nicht so, wie diese Leute drehen wollen, dass sie sagen, das haben ja viele Gelehrte der Sunnis. Wir sind jetzt die Sunnis. Wir sind jetzt Khilafu Shi'is. Also diese Sunnis, diese Sunni-Gelehrten, die haben ja auch diese Ansicht vielleicht gehabt. Oder haben auch eine andere Ansicht gehabt. Die waren sich ja auch nicht einig in Wirklichkeit. Der eine oder andere Sunni-Gelehrte hat ja auch vielleicht ja eine 20 Riwayat von Bukhari und Muslim gesagt, angeführt und hat dann gesagt, na, die sind alle erlogen. Das heißt, den Menschen ist nicht richtig bewusst geworden und sie haben nicht verstanden, was in dieser Lossagung gestanden ist und sie haben nicht richtig verstanden, dass das ein direkter Angriff auf die Sunna ist. Und was daraus für Kufr erwächst, das könnt ihr jetzt schon gut sehen und das werdet ihr in dieser Risala noch sehr klar und eindeutig sehen, inshallah. Also, wenn jemand zu euch kommt, und kann jetzt wieder mit einer Schuhe kommen und sagen, diese Hadithe, die nehmen wir sowieso nicht, weil wir lehnen ja sowieso viel stärkere Hadith ab. Dann wisst ihr, was das zu bedeuten hat und bei wie vielen Hadith, die wir als richtig befinden und die Hadith-Gelehrten als richtig befinden, vielleicht im Konsens als richtig befinden, bei wie vielen dieser Hadith diese Leute einfach sagen werden, ja, wir haben einen viel, viel stärkeren Hadith abgeleugnet. Also der ist sowieso Maudur, der ist sowieso erlogen Und genauso wird das Spiel auch gespielt. Genauso geht's. Und das ist die Realität, das passiert auch. Da wird dann gesagt, na, der Hadith, der ist sowieso sicher erlogen. Ich meine, der ist ja sowieso nichts. Man steht in Bukhari und Muslim, aber subhanallah, yani, Bukhari, wer war das nochmal? Achso, der Sunni. Tayyib, okay. Aber inshallah, wenn ihr yani, noch ein bisschen Basira habt in eurem Herzen, dann werdet ihr wissen, yani, von wo dieser Wind weht. Und es kann jemand kommen und sagen, natürlich, wenn er diesen Dien hat, diesem Dien folgt, ja gut, Bruder, woher weißt du überhaupt, dass At-Tabari das wirklich gesagt hat? Ich meine, At-Tabari hat 310 nach der Hijra gelebt. Hast du einen Sanad zu At-Tabari? Hast du ihn getroffen? Ich meine, diese ganzen Bücher, sei mal ehrlich, Jani. Die ganzen Bücher, Jani, ein müdes Lächeln und schon sind die ganzen Bücher weg. Könnte ja alles gefälscht sein. Auch das ist in der Lossagung angeschrieben worden. Unser Dien ist das nicht. Wir sind frei von diesem Dien. Weil, wenn alle Tafasir gefälscht sind und alle Überlieferungen von den Salaf gefälscht sind und alles, was die Salaf über diese Ayat gesagt haben, gefälscht ist, weiß ich nicht, was das für ein Dien ist, aber sicher nicht unser Dien. Und genau das ist ja auch das Problem. Das haben wir jetzt vorher gesehen. Und wie gesagt, die Ansicht der Salaf und die Ansicht der Gelehrten dieser Umma bis zum heutigen Tage war nicht, dass du den Kufr für 100 Euro tun kannst. Und war nicht, dass du den Kufr tun kannst, um Dauer zu machen bei Papa. Das ist nicht unser Dien und das ist nicht der Dien des Salaf. Und dessen bin ich mir sicher und dessen ist sich jeder sicher, der von Ahlus Sunnah wal Jama'a ist und der diesen Dien ein bisschen verstanden hat. Und jetzt könnte er noch mit einer Schuppe kommen. Einer weiteren. Und würde wahrscheinlich auch. Und wird vielleicht auch. Und das ist, dass er sagt, da ist jetzt erwähnt der Sababun Nuzul von dieser Ayah, das heißt dieser Offenbarungsgrund da. Aber manchmal werden von einer Ayah sogar mehrere Offenbarungsgründe erwähnt. Ich meine, ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht irgendwie merkwürdig? Ist das nicht ein Grund, allein schon mal diese ganzen Ahadiths abzulehnen, abzuleugnen? Ja, ist besser. Gut, dann setzen wir uns hin und reden über diese Schubha. Dann sagen wir erstens, die Salaf, wenn sie gemeint haben, wenn sie gesagt haben, diese Ayah oder wegen dieser Sache ist diese Ayah geoffenbart worden. Wenn sie das gesagt haben, dann haben sie nicht immer gemeint, dass diese Sache passiert ist und dann ist sofort die Ayah herabgekommen. Sondern sie meinen nur, diese Ayah ist genau wegen so einem Fall herabgekommen. Das heißt für solche Fälle. Kann sein, dass sie für einen anderen Fall herabgekommen ist. Das heißt, das kann bedeuten, sprachlich gesehen, kann das bedeuten, dass der Sahabi einfach sagt, und über so eine Angelegenheit ist diese Ayah herabgesandt worden. Und darüber reden die Gelehrten. Das wird im Ulumul Quran genau erklärt und es wird hier dargelegt, was es für Möglichkeiten gibt, welche Möglichkeiten sicher ausscheiden, was es dann vielleicht für Meinungsunterschiede gibt und so weiter. Aber nur, dass du herkommst und sagst, naja, Sababun Nuzul zweimal Kufr oder Sababun Nuzul zweimal Maudur, erlogene Hadith, Khalas, Alhamdulillah. So einfach ist es nicht. Das heißt, was können die zum Beispiel die Salaf oder die Leute, die den Hadith überliefert haben, die diese Asbabun Nuzul überliefert haben, diese Offenbarungsgründe, was können sie damit gemeint haben? Die können zum Beispiel gemeint haben, das wird in Ulum al-Quran erwähnt, wenn ihr das studiert, wenn ihr das in den Büchern lest, können sie gemeint haben, die Ayah ist herabgesandt worden wegen diesem Vorfall und wegen einem anderen Vorfall und noch einem dritten Vorfall. Das heißt, die drei Dinge haben sich ereignet. Zuerst das eine, dann einen Monat danach das andere, dann zwei Wochen danach das andere. Und dann ist diese Ayah gekommen. Also das ist jetzt allgemein gesagt. Allgemein gesagt ist es möglich, dass eine Ayah für einen gewissen Fall kommt, oder dass zwei Fälle sozusagen sich quasi gleichzeitig ereignen oder sozusagen von einem Fall überhaupt erst berichtet wird und die Muslime überhaupt erst davon richtig erfahren und sich das verbreitet nach einer gewissen Zeit, nachdem der erste Vorfall passiert ist und so weiter und so weiter. Da kannst du dir einige Dinge vorstellen. Und dann kommt eine Ayah um den Hukum oder um die Angelegenheit im Allgemeinen für all diese Vorfälle und für alle Vorfälle, die in der Zukunft kommen, die ähnlich sind, zu erklären. Und das wird dann Sababun Nuzul genannt und da kann es sein, so kann es sich ereignen, dass hier ein Gelehrter oder ein Sahabi sagt oder einer von den Salaf sagt in der Überlieferung, diese Ayah ist deshalb und deshalb herabgekommen. Und ein anderer sagt dann, diese Ayah ist aus einem anderen Grund herabgekommen. Also der erwähnt einen anderen Grund. Und die Frage, über die sich die Gelehrten dann oft unterhalten, ist die Frage, wegen welcher Angelegenheit ist die Ayah dann wirklich tatsächlich herabgekommen. Das heißt, war es jetzt speziell diese oder nach speziell dieser? Das ist eine Detailfrage. Oder, was kann es noch bedeuten? Es könnte genauso gut bedeuten, das erwähnen einige Gelehrte, das ist eine Ansicht, dass manche Ayat mehrmals herabgesandt wurden. Das heißt, die Ayah ist herabgesandt worden für diese Sache und später ist sie nochmal herabgesandt worden, als sich eine andere Sache nochmal ereignet hat, die genauso war. Und so kam es, dass die Ayah, der Sababun Nuzul für diese Ayah, diese Angelegenheit ist und auch die andere. Auch das wird von einigen Gelehrten erwähnt. Ich kommentiere das jetzt nicht. Ich sage euch nur, Jene, was heißt das Sababun Nuzul? Und was ist das für ein Kalam? Und wenn einer zu dir kommt und sagt, das ist zweimal erwähnt, das ist sicher Maudur, ja, dass das so einfach nicht ist. Dass man so einfach den Kufr nicht erlauben kann. Und all dies, wenn du das jetzt betrachtest, in Wirklichkeit, wenn du es genau betrachtest, ist das ein Argument für Ahlus Sunnah wal Jama'a und gegen diese Leute. Weil sie sagen dir, es gibt noch einen anderen Sababun Nuzul. Na, zum Beispiel bei dieser Eier gibt es tatsächlich andere Asbabun Nuzul. Die werden hier erwähnt. Es wird überliefert, dass einige Sahaba, die sind zum Islam konvertiert, in Makkah, also in Mekka. Dann haben sie Hijra gemacht. Also sie wollten Hijra machen und sind sozusagen geflohen von Mekka eigentlich. Und dann haben sie die Kuffar von Quraysh, die Mushrikun, aber aufgelesen und erfasst und erwischt sozusagen. Und dann haben sie gezwungen, den Kufr zu begehen, und dann haben einige von ihnen den Kufr begangen, und daraufhin wurde diese Ayah geoffenbart. Es gibt einen anderen Sababun Nuzul, der erwähnt wird, einen anderen Vorfall, dass einer, ein Mann, der hat einen Sklaven besessen, und dieser Sklave ist zum Islam konvertiert, ist Muslim geworden, Alhamdulillah, und er hat ihn gezwungen, den Kufr zu begehen. Der Besitzer von dem Sklaven ist dann selber zum Islam konvertiert und Hasuna Islamu und ist auch Muslim geblieben. Alhamdulillah, das ist eine Geschichte, die erwähnt wird. Wir reden jetzt nicht darüber und ich kann jetzt auch nicht genau darauf eingehen, welche ist genau richtig, was haben die Gelehrten für eine Ansicht gehabt, was ist mit den Asanid und so weiter. Aber ihr seht, selbst die anderen Asbabun Nuzul, das heißt die anderen Offenbarungsgründe, drehen sich immer um denselben Grund und um dieselbe Begebenheit. Sie drehen sich darum, dass irgendeiner mit dem Tode, mit Folter und so weiter bedroht wurde und gezwungen wurde, den Kufr zu begehen. Das heißt, wenn jemand herkommt und sagt, es gibt jetzt mehrere Asbabun Nuzul, wenn man verstanden hat, was das bedeutet, ist das ein Argument für diese Angelegenheit und für diese Sache. Und wenn du dann eben hinzufügst, dass kein Gelehrter aus all diesen Asbabun Nuzul irgendetwas anderes verstanden hat und dass bei all diesen Asbab, dass bei all diesen Gründen, bei all diesen Offenbarungsgründen, ist in keinem einzigen Offenbarungsgrund erwähnt. Es wurde uns nicht überliefert, dass einer gesagt hat, ja, diese Eier kam über einen Mann, der seinen Vater zu Dawa machen wollte bei ihm, und dann hat der Kufr geredet, dann ist er zum Propheten Aleyhissalatu Wassalam gegangen, und dann hat man zu ihm gesagt, und der Prophet Aleyhissalatu Wassalam hat dann zu ihm gesagt, La Bas, wenn es nochmal passiert, dann mach's nochmal. Und wenn du bei deiner Mutter auch Dawa machen willst, mach nochmal Kufr. Yani, ist das erwähnt? Das heißt, das ist wiederum ein Argument. Wenn diese zahlreichen Asbabun Nuzul alle gekommen sind, und die sind alle überliefert, zu unterschiedlichen Begebenheiten, und all diese Begebenheiten sind sich darin einig, dass es immer in einer solchen Art und Weise hier um Ikrah geht und dass er damit ausgelegt wurde und dass die Eier damit ausgelegt wurde und dass diese Eier da in diesen Situationen den Kufr erlaubt hat, den Kufr auszusprechen, dann ist die Sache klar und das ist noch ein viel stärkeres Argument, diese Asbabun Nuzul. Und dass dann bei vielfachen Angelegenheiten, die uns überliefert sind, ist keine einzige Angelegenheit darunter, die von diesem Grund und von diesem Schema abweicht. Wie ist es möglich, dass einer dann kommt und sagt und etwas versteht, was kein einziger Gelehrter verstanden hat, nämlich, dass man den Kufr auch zum eigenen Nutzen und für die Da'wah machen kann. Wie ist das möglich? Ich habe gesehen, dass die Zeit natürlich uns jetzt ein bisschen vorausgeeilt ist. Ich werde vielleicht inshallah noch ein bisschen überziehen, wenn das geht. Okay, dann werde ich inshallah diese Sache jetzt abschließen. Kurz und kommt zum Ende vom Dars inshallah. Damit habt ihr jetzt ungefähr diese Schubha inshallah verstanden. Und inshallah können wir irgendwann noch genauer darauf eingehen. Aber ich glaube, wenn jemand Akel hat und wenn jemand Iman hat im Herzen, dann ist ihm klar, was Sache ist. Und weiters, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn es jetzt am Ende des Dars ist, aber ich bitte nochmal um Konzentration. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Was hilft es Jauder, wenn er jetzt sagt, mal angenommen, er sagt ja, der Kufr ist im Ikrah erlaubt, und in der Darura auch, weil es gibt keinen Unterschied zwischen Darura und Ikrah. Er sagt das. Und er erlaubt den Kufr vielleicht auch in Angelegenheiten, wo die Gelehrten gesagt haben, hier ist der Kufr sicher nicht erlaubt. Und so wie die Gelehrten gesagt haben, Ad-Darurat tubihul mahzurat. Das heißt, diese Zwangssituationen, gewisse Zwangssituationen, gewisse Haraj-Situationen erlauben dir, dass du gewisse verbotene Dinge tust. Aber nicht den Kufr. Da gibt es einen Unterschied. Das ist nicht in jeder kleinen Zwangssituation, wo du einen Haraj empfindest und so weiter, wo du ein bisschen Geld verlierst oder mehr Geld verlierst. Das ist da nicht erlaubt, der Kufr. So sehen das die Gelehrten. Jauder sieht das nicht so. Wir sagen, selbst nach seinem Din, wenn er den Kufr und den Ikrah gleichsetzt, was hilft es? Was hilft es ihm, uns zu sagen, ihr unterscheidet zwischen Darura und Ikrah? Und ich unterscheide nicht dazwischen. Und das, was ihr macht, ist falsch. Ich sage, was hilft dir das? Du hast den Kufr nicht nur erlaubt, wegen Ikrah und Darura, sondern du hast ihn auch zur Maslaha erlaubt. Du hast ihn auch erlaubt für die Da'wah. Du hast ihn erlaubt für die Iqamatid-Din. Das heißt, was hilft dir das? Wozu reden wir? Alles, was ich jetzt erklärt habe, ist nur zusätzliche Information. Selbst wenn Jauder nach seinem Din hier recht hat, hilft ihm das nichts. Also was hilft ihm das, über diese Eier zu reden? Was hilft ihm das jetzt, hier die Shubuhat zu bringen? Was hilft es diesen Leuten? Nichts. Es ist nur Jidal bil Batil. Es ist nur mit dem Falschen, für das Falsche zum Sieg führen. Nur, um diese Katastrophen von ihrem Sheikh abzuwenden. Also überlegt euch, das ist allgemein. Das heißt, wir bräuchten das gar nicht überhaupt erst alles, die ganzen Argumente bringen. Aber weil die Leute gefragt haben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Darura und Ikrah? Und weil sie es nicht verstanden haben. Und weil jetzt die Angst besteht, dass die in den Grundlagen vielleicht jetzt Verständnisprobleme haben, wegen dieser Sache. Deswegen habe ich das Ganze heute erwähnt und bin vom Buch abgewichen. Aber allgemein eben das hilft ihm gar nichts. Und weiters, wenn er gegen uns das Argument verwendet und sagt, ihr habt keine genaue Grenze von eurem Ikra. Euer Ikra hat selber keine genaue Grenze. Aber bei ihm ist der Ikra und die Darura eines. Und dann sagen wir ihm, das ist ein Argument gegen dich auch. Dasselbe Argument kannst du gegen dich verwenden, weil das, was du Ikrah und Darura nennst, das hat bei dir auch keine Grenze. Also wenn du das bei uns verwendest, dann hast du dich selbst auch widerlegt. Also was bringt ihm das? Das ist nur Jidal bil Batil. Tayyib, inshallah, hiermit schließen wir inshallah diesen Dars und bitten Allah Ta'ala, dass er uns nützliches Wissen gibt und dass er uns diese Dinge verstehen lässt und dass er in unser Qulub Nur gibt und dass er in unsere Gesichter mit Licht erleuchtet und unsere Zungen und unsere Hände und unsere Beine und unsere ganzen Körper und unsere Herzen und unsere Brüste und unsere Seelen mit Licht erleuchtet und uns Licht über Licht macht, so wie es im Dua heißt, Allahumma Amin, und dass er uns diese Dinge verstehen lässt und uns die Basira gibt und dass er uns zu denen macht, die inshallah auf dem Weg sind, auf dem der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam war und auf dem seine Sahaba waren, alaihim ridwanullah ajma'in, und dass er uns mit ihnen allen im Jannatul Firdaus vereint. Allahumma amin. Allahumma ahdina sirat al-mustaqim. Allahumma ahdina wa ahdibina waj'alna hudata muhtadin la dalina wa la mudillin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alna min al-mura'in walakin ij'alna min al-ulama'i al-amilina bi'ilmihim لا من العلم الملعون اللهم آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.